السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شوف dass die Brüder und Schwestern im Internet auch gut hören können. Wenn ihr dann etwas tippen, damit wir barakallahu fikum weitermachen. Wir wollen nicht lange machen, aber Alhamdulillah Rabbil Alameen, das hat sich gelohnt heute. Wir haben gefastet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. Wir haben auch Unterricht gehabt. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und wir haben zusammen gegessen. Und dann haben wir auch gebetet und Tarawih-Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen. Das hat sich gelohnt. Inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Und jetzt machen wir weiter, bi'idhni ta'ala. Bevor wir weitermachen, barakallahu fikum, wir haben heute zuletzt im letzten Unterricht gesprochen über Khalq al-Quran. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal nennt man der Imam von Ahl-Sunnah. Er hat bezüglich Khalq al-Quran ein großes Problem bekommen. Ist das neu? Wie viele Minuten hast du? Okay, dann nehmen wir das. Damit du das schneidest nachher und im Internet stellst. Nee, das ist auch etwas. Nee. Die Prüfung von Imam Ahmed. Mihnat al-Imam Ahmed ist. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, al-Imam Ahmed ibn Hanbal war sehr bekannt. War sehr bekannt, dass er die Sunna praktiziert hat. In seiner Zeit gab es eine Gruppe, die hießen Al-Mu'tazila. Und diese Leute, sie haben etwas gesagt, was keiner vor ihnen gesagt hat. Und zwar, sie haben, natürlich, es gab eine Gruppe vor ihnen, die das gesagt haben, die heißen Al-Jahmiyyah. Diese Leute haben behauptet, dass der Koran geschöpft wäre. Also der Koran ist geschöpft und das ist nicht das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Das war zur Zeit von dem Khalif von Al-Ma'mun. Das war ungefähr im 3. Jahrhundert, Anfang des 3. Jahrhundert nach der islamischen Zeitrechnung. Al-Ma'mun hat Minister gehabt und er hat auch jemanden gehabt, der sozusagen Berater für Al-Ma'mun war. Und diese beiden, die haben natürlich dieser Berater und der Richter von Al-Ma'mun, die waren sehr schlimm. Einer, der hieß Abu al-Hudayl al-Allaf, war der Lehrer von Al-Ma'mun und der hat manche Meinungen von Al-Mu'tazila genommen, eine Sekte. Und der Richter von Al-Ma'mun war Ahmed ibn Abi Duad. Und beide, natürlich, dieser Ahmed ibn Abi Duad, der war schon von Al-Mu'tazila und von ihren Köpfen. Diese Leute haben Al-Ma'mun dazu beigetragen, dass Al-Ma'mun die Leute prüft. Al-Ma'mun war der Khalif und der sollte die Leute dann prüfen, was sie bezüglich Al-Quran sagen. Die Prüfung war, die holen eine Person, die sagen ihm, was sagst du zum Koran? Ist der Koran das Wort Allahs oder ist das Geschöpf? Wenn er nicht sagt Geschöpf, dann stecken sie ihn im Gefängnis oder sie töten ihn. Und viele von den Gelehrten haben Angst bekommen. Dann haben sie gesagt, ja, das ist Geschöpf. Andere, die haben so Andeutungen gemacht. Und unter den Gelehrten gab es zwei Leute, die natürlich klar waren. Und die waren die Letzten, die geblieben sind. Ein Imam, das ist Imam Ahmed ibn Hanbal, und ein junger Mann, der hieß Muhammad bin Nuh. Es gab noch zwei Leute mit ihnen, aber die anderen unter natürlich Folter haben sie ihre Meinung geändert. Al-Ma'mun hat gehört, dass Imam Ahmed was anderes sagt und Muhammad bin Nuh. Er hat zu ihnen jemanden geschickt, damit er mit ihnen redet, und man hat Imam Ahmed gesagt, Al-Ma'mun hat geschworen, wenn er dich sieht, dann wird er dich töten. Wenn er dich sieht, dann wird er dich töten, egal was du machst. Und Al-Ma'mun hat an seinen Provinzführer geschickt, damit er Al-Imam Ahmed fesselt und Muhammad bin Nuh, und er soll sie zu Al-Ma'mun schicken. Dann ist Al-Imam Ahmed, der erzählt selber, der hat gesagt, wir sind dann auf die Reise. Dann kam ein Bedouine. Und er kam, der hat mich gesehen, der hat mir gesagt, bist du Ahmed bin Hanbal? Ich habe ihm gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, zeig Geduld, das ist nur ein Schlag. Die schlagen dich hier, das bedeutet, sie köpfen dich, und dann bist du bei Allah subhanahu wa ta'ala, und du kommst aber bestimmt, inshallah, ins Paradies. Deshalb, zeig Geduld, und wenn du gläubiger bist und du liebst Allah, dann auch liebst du, dass du Allah triffst. Deshalb zeig Geduld, und auf keinen Fall, dass du deine Meinung änderst wegen dieser Leute. Auch als sie auf dem Weg waren vor diesem Bedouinen, kam noch ein zu Al-Imam Ahmed. Der hat ihm gesagt, O Imam, Al-Imam Ahmed sagt, der hat mir gesagt, O Imam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das zulässt, dass du getötet wirst, dann bist du inshallah Shahid. Und wenn du Geduld zeigst und du zeigst die Religion, dann wirst du mit Ehre und Würde und Stolz leben, weil du deine Religion verteidigt hast. Muhammad bin Nuh, der junge Mann, der hat ihm gesagt, Allah, Allah, du bist nicht wie ich. Du bist ein Imam, du bist ein Großgelehrter, und die Leute nehmen von dir. Aber ich bin nicht so bekannt. Deshalb, wir sind nicht gleich. Und egal, was mit dir passiert, du musst Geduld zeigen und standhaft bleiben. Al-Imam Ahmed sagte, das war mir so komisch, dass ich bewundere diesen jungen Mann, wie er Geduld gezeigt hat und standhaft war. Der hat ihm gesagt, für deine Religion bleib fest, egal was mit dir passiert. Wir sind auf dem richtigen Weg, und deshalb hab keine Angst. Imam Ahmed hat sich Sorgen gemacht wegen Folter. Er hat sich Sorgen gemacht wegen Folter, und Muhammad bin Nuh sagte ihm, mach dir keine Sorgen, egal was mit dir passiert, du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Übrigens, in diesem Fall, Imam Ahmed musste das machen, egal was mit ihm passierte. Das heißt, er dürfte nicht hier seine Meinung ändern, weil es in der Nation keinen gab, der noch die Wahrheit vertritt, außer Al-Imam Ahmad Muhammad bin Wahab. Al-Imam Ahmad sagte, ich habe diese Wörter von dem Beduine im Kopf behalten. Dann ist Imam Ahmed, der kam an. Und jemand hat ihm gesagt, schau mal, die Leute warten auf dich. Und du musst Allah fürchten. Wenn du heute deine Religion änderst, dann werden alle Menschen in die Irre gehen. Deshalb, du bist verpflichtet, fürchte Allah, egal was mit dir passiert. Und er hat ihm gesagt, sowieso, wir werden sterben. Sterben werden wir. Ob jetzt oder später, du wirst nicht ewig bleiben. Und derjenige, der dich sterben lässt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sei Geduld. Und er hat ihm gesagt, der Tod ist einmal. Imam Ahmed sagte, sag nochmal. Der hat ihm gesagt, der Tod ist einmal. Imam Ahmed sagte, MashaAllah. Und die sind weiter. Dann kamen sie an Al-Ma'mun, der war in Tartus. Und Al-Ma'mun fragt, was Al-Imam Ahmed sagen wird. Dann kam der, sozusagen der Haushalter von Al-Ma'mun. Der hat ihm gesagt, Al-Ma'mun hat sozusagen geschworen, wenn er dich nur sieht, dann wirst du getötet. Wenn er dich nur sieht, dann wirst du getötet. Al-Imam Ahmed hat mit Gebet gemacht. Subhanallah. Hat mit Gebet gemacht. Al-Ma'mun ist gestorben. Er hat mit Gebet gemacht. Oh Allah, lass diesen Mann mich nicht sehen. Und wirklich, das war so. Der kam an, Al-Ma'mun starb. Die Leute kamen und haben gesagt, Al-Ma'mun starb. Aha, das ist nicht vorbei. Al-Ma'mun, sein Bruder, Al-Mu'tasim, der Khalif, der nächste Khalif, den Al-Imam Ahmed gehetzt. Und dieser Ahmed ibn Abi Duad ist auch weiter geblieben. Und hier ist Muhammad bin Nuh gestorben. Muhammad bin Nuh starb. Das bedeutet, es blieb nur eine Person in der ganzen Nation, die die Wahrheit vertritt. Nur eine Person. Al-Imam Ahmed ibn Hanbal. Und dann hat Al-Mu'tasim gesagt, holt ihn. Damit wir mit ihm diskutieren. Aber davor, was hat Al-Mu'tasim gesagt? Ich meine, Al-Mu'tasim wollte von ihm erstmal hören, was er sagt. Die anderen sagen ihm, nein, brauchst du nicht, diese Person ist schlecht, diese Person ist schlimm, brauchst du mit ihm überhaupt nicht reden. Al-Mu'tasim hat gesagt, doch. Dann kamen sie und die waren von Al-Ma'sum, und die haben eine Diskussion angefangen. Al-Imam Ahmed hat sie fertig gemacht. Der hat Beweise geholt. Und der hat Argumente geholt, die waren mundtot geworden. Die haben keine Beweise. Aber dann haben sie angefangen. Was haben sie angefangen? Der ist irre gegangen, der macht Bid'a, der ist schlimm, der lügt und der ist gefährlich für die Nation und so weiter. Das ist immer so. Das wird Ahle Bid'a sind immer so. Wenn sie keine Beweise haben, dann fangen sie an, immer mit Beschimpfen und mit Vermutungen und mit Vorwürfen, weil sie keine Argumente haben. Dann sagte Al-Mu'tasim zu Imam Ahmed, er sagte ihm, kennst du Salih al-Rashidi? Imam Ahmed sagte, ja, er ist bekannt. Der hat gesagt, der war mein Lehrer. Der war mein Lehrer. Und weil er gesagt hat, weil er das nicht gesagt hat, was ich ihm gesagt habe, habe ich ihn getötet. Das bedeutet, wenn ich meinen Lehrer getötet habe, dann werde ich dich auch töten. Al-Imam Ahmed sagte ihm, das ist Allahs Sache. Das ist Allahs Sache. Dann hat Imam Ahmed al-Mu'tasim gesagt, holt mir Beweise aus Koran und Sunna, dann werde ich meine Meinung ändern. Al-Mu'tasim hat gesagt, das dauert lange. Dann hat er ihm gesagt, nimmt ihn ins Gefängnis, und er war fastend. Er hat gesagt, er soll ihn vor den Leuten peitschen. Und wie haben sie ihn gepeitscht? Ja, Latif. Die haben ihn 18.000 Mal gepeitscht. 18.000 Peitschen muss er bekommen, Al-Imam Ahmed. Und Imam Ahmed sagt, ich meine 18.000, die sind so viel. Er sagt, aber ich habe Geduld bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe Geduld gezeigt. Und hier, subhanallah, hört mal diese Geschichte, subhanallah, Allahu Akbar. Er hat gesagt, als man mich zum Peitschen genommen hat, dann kam eine Person, der hieß Abul Haytham al-Ayyar. Abul Haytham, ich bin al-Liss al-Tarrar. Das wird der war ein Krimineller erster Grad. Der war Dieb. Der hat alle Leute geklaut. Dieser Dieb, der kam zum Imam Ahmed. Er hat ihm gesagt, schau mal, sei Geduld und du bist auf dem richtigen Weg. Die machen mit mir Probleme, weil ich klaue. Aber bei dir, du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Bei mir, der Shaitan hilft mir. Bei dir, Allah hilft dir. Deshalb sei Geduld. Und subhanallah, sag mal, dieser Mann, der Dieb war und der von den Leuten geklaut hat, der hat richtige Aqida. Und dieser Ahmed ibn Abi Duat und die anderen und Al-Allah und solche Sachen, die sagen Al-Mu'tasim, töte ihn, töte ihn, töte ihn. Subhanallah. Dann kam Imam Ahmed und kam Al-Mu'tasim und er hat gesagt, fängt an. Die Leute, die Peitscher, die haben Imam Ahmed so gepeitscht, dass Stücke von seinem Fleisch sprangen, als er die Peitsche auf seinen Rücken bekam. Und Blut sozusagen platzte, als sie ihn gepeitscht haben. Und Imam Ahmed sei Geduld und dann war er unmächtig geworden. Einer von diesen Leuten, der hat gesagt, ich habe Imam Ahmed so stark geschlagen, damit er stirbt. Da hat man ihm gesagt, warum? Der hat gesagt, damit er seine Meinung nicht ändert. Lieber, dass er stirbt in meinen Händen, als dass Imam Ahmed sagt, nein, ich ändere meine Meinung. Das wird dieser Peitscher, der war richtig in Aqida. Der wollte ihn lieber töten, als dass er seine Meinung ändert. Aber es gab andere, wal-iyadu billah, die waren so schlimm. Und die haben Imam Ahmed geschlagen und geschlagen. Ja, Latif. Aber komisch, Wallahi, das ist komischerweise. Der Dieb und derjenige, der klaut, der sagt ihm, bleib fest und du sollst die Wahrheit sagen. Auf jeden Fall, Imam Ahmed sagte, wäre Ibn Abi Duad nicht da gewesen, hätte Al-Ma'sum mich freigelassen. Aber dieser Ibn Abi Duad, der sagt ihm, töte ihn und ich trage die Verantwortung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der wollte ihn töten. Al-Imam Ahmed sagte ihm, der sagte zum Al-Mu'tasim, Entschuldigung, der sagte Al-Mu'tasim, sagt ihm, wie willst du mich töten? Ich habe nicht getan, was islamisch gesehen sozusagen dazu beiträgt, dass du mich tötest. Deshalb haben sie gesagt, okay, der geht ins Gefängnis. Und hier, barakallahu fikum, Al-Imam Ahmed hat so viel, dass wir dort Geduld gezeigt in dieser Geschichte von ihm. Und Imam Ahmed ist allein geblieben und Al-Mu'tasim ist noch Khalif. Und subhanallah, Al-Mu'tasim, als die Diskussion gab zwischen Imam Ahmed und die Aqlan, Imam Ahmed sagte ihnen, Allah sagt, Und wenn jemand von den Götzendienern Schutz bei dir sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Der hat gesagt, das Wort Allahs. Und Allah sagt, Ar-Rahmanu allama al-Quran. Der hat nicht gesagt, Khalaq al-Quran. Und er hat gesagt, Yasin wal-Quran al-Hakim. Der hat nicht gesagt, Yasin wal-Quran al-Makhluq. Die könnten natürlich überhaupt nicht mit Imam Ahmed anfangen. Und die haben angefangen, sozusagen Imam Ahmed weiter zu schlagen im Gefängnis und zu foltern. Und Imam Ahmed, subhanallah, zeigt Geduld. Dann ist Al-Mu'tasim auch gestorben. Al-Mu'tasim auch ist gestorben. Dann kam einer nach ihm als Khalif, der hieß Al-Wathiq. Und dieser Al-Wathiq auch hat diesen Ibn Abi Duad als Berater gehabt. Und Imam Ahmed ist rausgekommen vom Gefängnis. Aber der dürfte 5 Jahre lang weder unterrichten, noch in der Moschee was machen, und er sollte nur zu Hause, wie Hausarrest, hat er bekommen, rahimahullah ta'ala. Warum hat man Imam Ahmed vom Gefängnis sozusagen rausgeholt? Das war wegen einer Person, die hieß Al-Azrami. Der war ein Chef. Der kam rein und die haben ihn gefesselt. Das war das Gleiche. Weil viele Leute Imam Ahmed gefolgt haben dann. Weil er die Wahrheit gesagt hat. Al-Azrami kam zu Al-Wathiq. Der hat ihm gesagt, Assalamu alaikum. Der Khalif, dieser Al-Wathiq, der hat gesagt, kein Friede und kein Segen und gar nicht mit dir. Der hat gesagt, Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn jemand euch begrüßt, entweder begrüßt ihr zurück besser oder mindestens gleich. So sagt Allah im Koran. Dann hat er ihm gesagt, wieso redest du mit mir so? Dieser Al-Wathiq. Er hat ihm gesagt, das ist so im Koran. Dann sagte Al-Azram, im Islam sollte man anders begrüßen. Ibn Abi Du'a sagte Al-Wathiq, wir machen mit ihm sozusagen jetzt Diskussion, Debatte. Al-Wathiq sagte, okay. Dann hat Ibn Abi Du'a zu Al-Azrami gesagt, was sagst du bezüglich Al-Quran? Dann sagte Al-Azrami, der sagte, du hast ungerecht gehandelt. Du machst jetzt Unrecht. Ich muss erstmal fragen. Ich muss fragen, nicht du. Der hat ihm gesagt, okay, du kannst fragen. Dann sagte Al-Azrami zu dieser Ibn Abi Du'ad. Der hat ihm gesagt, ist der Koran geschöpft? Der andere sagt, ja, der Koran ist geschöpft. Der hat ihm gesagt, okay, dies, was du gesagt hast, hat der Prophet gesagt oder Abu Bakr oder Umar? Ibn Abi Du'ad, der sagte, der Prophet hat das nicht gesagt. Abu Bakr hat das nicht gesagt, Umar hat das nicht gesagt. Dann hat Al-Azrami ihm gesagt, dieser Sheikh, der Wissen gehabt hat. Der hat ihm gesagt, die haben das nicht gesagt, weil sie unwissend waren. Oder sie haben das gekannt, aber sie haben das nicht gesagt. Ibn Abi Du'ad al-Mubtada, der hat gesagt, sie haben das nicht gekannt. Der hat ihm gesagt, Subhanallah, etwas, was der Prophet nicht kennt, Abu Bakr nicht kennt und Umar nicht kennt, aber Ibn Abi Du'ad kennt das. Sehr schön. Der hat gesagt, nein, sie haben das gekannt. Sie haben das gekannt. Der hat ihm gesagt, wenn sie das gekannt haben und gewusst haben, wieso haben sie es verborgen? Wieso haben sie das nicht gesagt? Wenn sie das gekannt haben und nicht gesagt haben, das geht nicht. Der hat ihm gesagt, nein, sie haben geschwiegen, sie wollten das nicht sagen. Der hat ihm gesagt, wenn sie geschwiegen haben, der Prophet, Abu Bakr und Umar, wenn sie geschwiegen haben, dann solltest du auch schweigen und nicht reden. Der hat ihn fertig gemacht, dann hat Al-Wathiq gesagt, der hat ein paar Tage überlegt, Al-Wathiq, der hat gesagt, Imam Ahmed kommt raus vom Gefängnis, und er hat ihn freigelassen. Dann später ist Al-Wathiq, das war ungefähr 2 132 nach der Auswanderung von unseren Propheten, Al-Wathiq hat Imam Ahmad freigelassen. Nach Al-Wathiq kam Al-Mutawakkil. Und dieser Al-Mutawakkil war, subhanallah, ein guter Mann. Der war Khalif, der war gut. Der hat Imam Ahmad geholt, der hat ihn gefragt, der hat gesehen, der hat Wissen gehabt, der hat ihm gesagt, du bist frei und du kannst jetzt unterrichten. Und dieser Al-Mutawakkil, was hat er gemacht? Er hat Imam Ahmad unterstützt, damit Imam Ahmad zur Sunna aufruft. Schaut mal, wie lange hat das gedauert. 4 Khalifen. Und der vierte kam. Subhanallah. Und dann ist Imam Ahmad natürlich, der hat diese Leute besiegt. Aber hier, schaut mal, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala hilft den Gläubigen. Wenn die Hilfe auch später kommt, die waren 15 Jahre ungefähr vergangen. Und die Probleme mit Imam Ahmad und diese Prüfung mit Imam Ahmad. Und diese Leute, die schlimm waren, subhanallah, was mit ihnen passierte? Dieser Ibn Abi Duat, der hat dem Khalif gesagt, töte ihn. Und wallah, du wirst ihn töten als schlechter Mensch. Und wenn er nicht schlecht ist, möge Allah mir einen Schlaganfall geben. Dieser Ibn Abi Duat hat nach ein paar Tagen einen Schlaganfall bekommen. Und er ist so geblieben 4 Jahre, bis er starb. Der könnte sich nicht mehr bewegen. Diejenigen, die Imam Ahmad geschlagen haben, richtig geschlagen haben, subhanallah, einer von ihnen hat auch so ein Bittgebet gemacht. Der hat gesagt, tötet ihn, der hieß Abu Zar, hieß so. Der hat gesagt, tötet den Imam Ahmad und wenn ich dabei lüge, dass Imam Ahmad schlecht ist, möge Allah mir eine Krankheit geben, dass ich von dieser Krankheit nicht wieder aufstehen kann. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn mit Lebra erkranken lassen und er könnte sich nicht mehr bewegen und die Leute haben ihn verlassen. Der dritte, der hieß Abu al-Uruq. Dieser Abu al-Uruq, der hat gesagt, töte ihn und wenn ich dabei lüge, dann möge Allah das so machen, dass die Leute mich in Stücken zerschneiden. So zerstückeln. Der war auf der Reise und er hat jemanden von einem arabischen Stamm getötet wegen dieser Fitna, wegen dieser Khalq al-Quran. Jemand hat ihn gekannt. Er hat gesagt, der hat euren Sohn getötet. Und die Leute haben ihn angegriffen. Die waren sehr viele. Die haben ihn zerstückelt. Ja, so ist Bittgebet in unserer Religion. Viele Menschen denken, nein, das bringt nicht. Doch. Das bringt. Subhanallah. Und dieser, der Minister von Al-Mutawakkil, der Minister von Al-Mutawakkil, hat auch so ein Bittgebet gemacht. Er hat gesagt, dass mein Blut sozusagen fließt und dass mein Körper nicht mehr erhalten bleibt. Al-Mutawakkil hat später ihn festgenommen, sein Minister, und er hat ihn auf Holzblatt getan und das war alles mit Nägeln, bis sein Körper alles weg war und sein Blut fließt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala mit diesen Leuten gemacht. Und am Ende ist Imam Ahmad geblieben mit seinem Wissen und mit seinem Ruf und bis heute. Schaut mal, barakallahu fikum, wie diese Prüfung von Imam Ahmad war. Warum war die ganze Prüfung? Nur wegen eines Wortes. Imam Ahmad könnte, wie die anderen machen, könnte lügen und sagen, nein, aber nein, das ist Islam, das ist Religion und meine Empfehlung an alle. Auf keinen Fall, dass wir unsere Religion verraten, wegen der anderen, damit sie für uns klatschen oder damit sie mit uns zufrieden sind. Wir wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Und wenn wir vom Islam sprechen, dann sprechen wir vom Koran und Sunna. Und das ist nur eine Geschichte von vielen anderen Geschichten. Inshallah, das nächste Mal auch könnten wir noch über Prüfung von anderen Gelehrten sprechen, was man mit ihnen gemacht hat. Aber ich wollte das heute erzählen, weil das auch mit unserem Thema zu tun hat. Wir haben heute über Khalqul Quran gesprochen und diese Geschichte passt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wie viele Minuten hast du noch? Alles ist vorbei. In diesem